Wir kommen zum zweiten Vortrag des Nachmittags, der jetzt kein zusammenfassender, synthetischer Vortrag ist, sondern einen verschiedenen Aspekt in den Vordergrund rücken wird, der bisher in den Vorträgen schon aufgeschrieben ist, aber jetzt als Hauptgesichtspunkt dienen soll, nämlich der Wirtschaftshistorische. Bitte sehr, Herr Wirtz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die mir von Herrn Dilchen gestellte Aufgabe, Grundherrschaft vergleichen aus dem Blickwinkel des Wirtschaftshistorikers zu betrachten, für die wirtschaftliche Bedeutung im 11. bis 13. Jahrhundert herauszuarbeiten, ist reizvoll und schwierig zugleich. Ich könnte an die große Tradition der älteren wirtschaftshistorischen Forschung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts anknüpfen, die mit einem gewissen Recht, aber insgesamt doch etwas einseitig und überzeichnend, die ökonomischen Funktionen und Leistungen der Grundherrschaft sehr stark in den Vordergrund rückte. Nicht weniger wichtig und zahlreich waren und sind die Stimmen, die vor einer Überbewertung des Einflusses der Grundherrschaft auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung warnen und jeden einseitigen Zugriff ausschließen möchten. Werner Rösner sagt mit Recht, Grundherrschaft ist ein komplexes Phänomen, das sich aus ökonomischen, rechtlichen und politischen Elementen zusammensetzt, die nicht voneinander isoliert betrachtet werden dürfen. Zum Common Sense der Forschung gehört heute auch, dass Grundherrschaft nicht nur eine, sondern die grundlegende Lebensordnung in den überwiegend agrarisch strukturierten Gesellschaften des frühen Tropenmittelalters in Mittel- und Westeuropa ist. Die Erforschung der Grundherrschaft also notwendigerweise einen gesamtgesellschaftlichen Aspekt hat. Nun schließt das Erfordernis der ganzheitlichen Sicht die Fokussierung des Interesses auf einen wichtigen Teilaspekt nicht aus, schon gar nicht bei einer Tagung, die, was die Auswahl der thematisch oder räumlich festgelegten Sichtweise betrifft, so schön arbeitsteilig organisiert ist. Ich muss und kann nur einige Mosaikstücke liefern, die hoffentlich in das Gesamtbild passen, das sich am Ende des Kolloquiums ergeben wird. Die Auswahl der passenden Steine ist mir, das gebe ich gerne zu, ziemlich schwer gefallen. Ich fürchte, sie wird Ihnen etwas einseitig vorkommen. In den Mittelpunkt stellen könnte ich die zentrale Aufgabe und Zielsetzung der Grundherrschaft, nämlich ihre ökonomische Fundierung von Herrschaft, ausgeübt durch adlige und geistliche Grundherren unterschiedlichen Ranges und unterschiedlicher Bedeutung. Von nur einer Delegation besitzenden Nebenherrn bis zum König, vom kleinen Konvent bis zur großen Reichsabteilung bis zu einem der Erzstifte. Ich müsste fragen, bis zu welchem Umfang und wie lange die Erträge der jeweiligen Grundherrschaften ausreichen, die Erfüllung der politischen und militärischen, gerichtlichen und verwaltungsmäßigen, bei geistigen Institutionen natürlich auch der kultischen, spirituellen und karitativen Aufgaben zu sichern, ab wann und in welchem Ausmaß neue Grundherrschaften Fremde oder stärkere Sphäre der Geld- und der Stadtwirtschaft zuzuordnende Einnahmequellen die wirtschaftliche Bedeutung der Grundherrschaft abschwächten und all dies mit möglichst weit ausgreifender räumlicher Differenzierung und unbestreitbar großen Veränderungen vom 10. bis zum 13. Jahrhundert klar hervortreten zu lassen. Dabei wären die Erosionsprozesse beim Reichsgut, Kontraktion und Konzentration bei den geistlichen Grundherrschaften auf deren Kosten Grundherrschaften des Adels erweitert, zum Teil erst geschaffen wurden, steht hier ministerial. Die Neubildung geistlicher Grundherrschaften mit veränderter Organisationsform und ich überspitze ein wenig neue Wirtschaftsethik, weiß auch die schon oft genannten Zisterzienser, und der früh einsetzende Prozess der Territorialisierung von Regalien zu beachten, ganz abgesehen von den Einflüssen, die von den großen Veränderungen im rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Status der grundherrlich gebundenen Bevölkerung in der Folge der von Konkurrenz der Grundherrschaften untereinander, von Urbanisierung und Ostbewegung ausgehen. Dazu hat Herr Rösner schon sehr viel gesagt. Ich könnte das alles gar nicht auf 20 Seiten auf den Punkt bringen. Es bestünde auch die Gefahr, das Prozesshafte in der Entwicklung der Grundherrschaft seit ihrer Entstehungsphase vom 6. bis 8. Jahrhundert, die Tatsache, dass es von Anfang an mit einer ständigen Transformation unterworfenen, nie über einen längeren Zeitraum stabilen Struktur zu tun haben, weitgehend aus den Augen zu bringen. Und gerade das, dieses Prozesshafte, ist eines der wichtigsten Ergebnisse der jüngeren Grundherrschaftsforschung. Selbst der aus den karolingerzeitlichen Bewahrungen gewonnenen Eindruck einer Verfestigung der Strukturen im sogenannten Meditations- oder Fronhof-System erweist sich bei genauerem Zusehen als trügerisch. Das klassische Meditationssystem war ein Idealtypus, geschaffen von den Forschern, dem sich die real fassbaren Formen nur bedingt und vorübergehend annähern. Das Ähnliches gilt auch für den Handbuchbegriff der versteinerten Grundherrschaft, die gar nicht so versteinert gewesen ist, wie zuletzt Rösener gezeigt hat. Gegen den projektierten, groß angelegten raumzeitlichen Ansatz spricht schließlich, dass für die vergleichende Analyse der wirtschaftlichen Leistung nicht genügend Parameter vorliegen. Die Forschungslage ist in den einzelnen Untersuchungsräumen uneinheitlich, die Quellenüberlieferung begünstigt einseitig die geistliche Grundherrschaft. Für die des weltlichen Adels liegen frühestens ab dem 13., meist sogar erst aus dem 14. und 15. Jahrhundert verlässliche Daten vor, die den Anteil der grundherrschaftlichen Einnahmen an der Finanzierung von Territorialherrschaft schätzen und berechnen lassen. Doch in dieser Zeit, also im Spätmittelalter, ist Grundherrschaft anders als im Hochmittelalter und Frühmittelalter ein in jeder Hinsicht nicht nur in wirtschaftlicher, bedeutungsmäßig regelswertes Element der Fundierung von Herrschaft. So habe ich mich entschlossen, auf einen Forschungszug aufzuspringen, der in den letzten Jahren erheblich an Fahrt gewonnen hat, nicht zuletzt was die wirtschaftliche Bedeutung der Grundherrschaft betrifft. Eine deutliche Weichenstellung erfolgte unter Aufnahme älterer und jüngerer Forschungslinien auf der dem Thema Grundherrschaft und Stadt entstehen, am Niederrhein gewidmeten Klimatagung 1989. Trotz des stark regionalen Bezuges, der vor einer schnellen Verallgemeinerung der Ergebnisse warnen lässt, erscheinen mir einige Aspekte doch sehr bedeutsam, zum Beispiel die Aufhebung des strengen begrifflichen Gegensatzes zwischen grundherrschaftlicher und urbaner Sphäre, der abgelöst wird vom Bild einer intensiven gegenseitigen Durchdringung, die gerade in der Urbanisierungsphase des Urmittelalters besonders ausgeprägt war und noch im Spätmittelalter nachwirkt. Als primär urban angesehene Elemente wie Markt, Geldwirtschaft, gewerbliche Verdichtung und den Fernhandel stimulierenden Nachfrage nach Import- und Luxusgütern erweisen sich als bereits integrativer Bestandteil der Grundherrschaft. Es wäre verfehlt, von einem bloßen Wiederaufleben der Hochwegstheorie zu sprechen. Tatsächlich geht es um eine offenere und zugleich realitätsnähere Bestimmung dessen, was grundherrschaftlich organisierte Wirtschaft ausmacht, um die Relativierung der Bedeutung des primären Sektors, so wichtig dieser auch gewesen ist, und eine stärkere Betonung der Leistungen im sekundären und tertiären Bereich ohne deren Basisfunktion Aufstieg und Blüte der städtischen Wirtschaft nicht erklärbar sind. Lässt man sich auf diese, zugegeben nicht absolut neue, aber doch sehr viel präziser als in der älteren Forschung kontrollierte Sicht ein, dann muss man auch für die ökonomischen Elemente den Begriff der Grundherrschaft erweitern und Abschied nehmen von der Vorstellung eines weitgehend geschlossenen, tendenziell autarken, nur auf die Bedürfnisse des Grundherrn ausgerichteten hauswirtschaftlichen Systems, in dem Außenbeziehungen wirtschaftlicher Art ihr Ausnahmecharakter hatten, und sich anfreunden mit dem Konzept von Grundherrschaft als ein alle Produktionsbereiche umfassendes, diese einer herrschaftlichen Ordnung unterwerfendes, aber nicht ausschließlich auf die Anforderungen des Grundherrn ausgerichtetes System mit bemerkenswerter Offenheit nach außen und vielfältigen Spielräumen für wirtschaftliche Aktivitäten im Binnenbereich. Ich hoffe, zeigen zu können, dass bei diesem Konzept der Verlust an begrifflicher Schärfe durch den höheren Erklärungswert für die Dynamik im Innenbereich und in der Wirkung nach außen ausgeglichen wird. Bei der Herausarbeitung der wirtschaftlichen Bedeutung der Grundherrschaft konzentriere ich mich auf diese dynamischen Aspekte im Innenbereich und in der Außenwirkung, damit letztlich auf den Beitrag zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung mit Langzeitperspektive. Obwohl es natürlich auch retardierende Elemente gab, erscheint mir die Beschränkung auf die positiv wirksamen Faktoren berechtigt, weil sie gerade in der Umbruchphase vom 10. bis zum 13. Jahrhundert so stark zum Ausdruck kommen. Der Übersichtlichkeit halber gliedere ich ein wenig gewaltsam die grundherrschaftliche Wirtschaftsweise nach denen der Volkswirtschaftslehre gängigen Sektoren Urproduktion, gewerbliche Warenproduktion und Dienstleistungen aus dem primären, sekundären und tertiären Sektor, wobei mir sehr klar ist, dass bezogen auf die wirtschaftenden Personen der Zeit in der realen Ausformung der grundherrschaftlichen Arbeits- und Leistungsorganisation diese Differenzierung so nicht gegeben war. Durch die meist sehr enge Verschränkung von Servizium und Zensus war die Kombination von Arbeit, Abgaben und Dienstleistungen, das heißt die Beanspruchung von mindestens in zwei der drei Sektoren geregelt, zum Beispiel die Produktion von Getreide, Vieh, Wein, Holzprodukten, Textilien, Metall- und Töpferwaren, verbunden mit der Lieferung dieser Produkte, das heißt Transportdiensten an die herrschaftliche Verbrauchszentrale oder einen Markt. Nicht weniger häufig findet man die Kombination von Ur- und Warenproduktion mit besonderen Dienstleistungen im wirtschaftsorganisatorischen, politischen, militärischen und kultischen Bereich, in der Wahrung von Recht, Ordnung und Sicherheit oder in der Nachrichtenübermittlung. Zum primären Sektor. Die lange in der Forschung kontrovers diskutierte Frage, ob die Grundherrschaften bis ins 9. Jahrhundert reine Subsistenzwirtschaft betrieben, die den grundherrlich Abhängigen nur das bloße Überleben sicherte und den Aktionsspielraum der Grundherren beschränkte, oder ob es nicht doch schon erhebliche Produktionsfortschritte gab, die von Krisenjahren abgesehen Überschüsse erbrachten, eine spürbare Marktquote und damit Ansätze zu einem Münzgeld nicht nur als Wertmaßstab, sondern als echtes Tauschäquivalent nutzenden Wirtschaftssystem, ist wohl eindeutig zugunsten der letztgenannten Möglichkeit beantwortet worden. Einig ist sich die Forschung darin, dass der Großteil der Innovationen, auf denen die Ausweitung und Intensivierung der agrarischen Produktion beruhten, von der Herrschaftsseite bzw. den mit der Wirtschaftsorganisation beauftragten Führungskräften in der Grundherrschaft ausging oder wenigstens zuerst auf den eigenen wirtschaftlichen Flächen zur Anwendung kam. Eine besondere Rolle spielte bei der Durchsetzung der sicher seit dem 8. Jahrhundert fassbaren Dreifelderwirtschaft bis zum 12. und 13. Jahrhundert in allen Ackerbauregionen, deren Bodenbeschaffenheit diesen arbeits- und düngerintensiven Produktionsrhythmus zuließ, wobei in einer gewissen Verzögerung nach der Durchsetzung des Bürzwanges notwendigerweise auch das von den Grundhörigen allein und in Eigenverantwortung bewirtschaftete Land einbezogen wurde. Neben der Intensivierung des Getreidebaus, man spricht geradezu von der Vergetreidung Europas, sind die Stabilisierung der Viehzucht, vor allem der Schwein- und Schafzucht, durch systematische Nutzung der Wald- und Heidflächen, ferner die Förderung des Gartenbaus hervorzuheben, ohne eine starke Anreicherung der Brot- und Breinahrung aller Bevölkerungsschichten mit eiweiß- und vitaminhaltigen Hülsenfrüchten, wäre das langsame, aber stetige Wachstum der Bevölkerung vom 7., 8. bis zum frühen 14. Jahrhundert nicht erklärbar. Die Pflege des herrschaftlichen wie des eigenen Gartens zählt zu den mit besonderem Nachdruck eingeforderten Leistungen in den Urbaren des 9. und 10. Jahrhunderts. Dass von der Intensivierung und Ertragssteigerung nicht nur Herrenland betroffen war, sondern auch Höringland, belegen die seit dem 9. Jahrhundert rasch zunehmenden Hufenteilungen, die dazu führten, dass im Kernraum des Vegetationssystems zwischen Seen und Rhein, etwas später auch in Südwestdeutschland und in Bayern, die vierte Hufe, im Südwesten die Schukose, zur Standardgröße bäuerlichen Besitzes werden konnte. Besonders auffällig ist der Intensivierungsprozess bei den Sonderkulturen, vorab beim Weinbau. in den Weinbergsbesitzungen der Abtei Krümm an der Moselaar und also der Abtei Krümm an Moselaar, Rhein und Nahe, fassen wir neue Leiheformen, die zum später überall üblichen Teilbausystem führen, schon im 9. Jahrhundert. Auch die Erschließung der Steillagen erfolgte, wenigstens an der Mosel, ebenfalls schon im 9. Jahrhundert, also wesentlich früher als bisher in der agrargeschichtlichen Forschung angenommen wurde. In Mering, dem wichtigsten Weinbauzentrum Krümms an der Mosel, stand die Neulandgewinnung in engem Zusammenhang mit einer um 870 anzusetzenden großen Flurbereinigung, die dem Eifelkloster durch Tausch und Kauf 8 weitgehend geschlossene Lagen besonderer Güte sicherte. Nach meinen Berechnungen muss die wahrscheinlich in der Spätantike angelegte und bis in die Zeit des Caesarius von Middendonk, also bis 1222, funktionsfähige steinerne Baumkelter, römische Bauart, schon um 900 pro Jahr zwischen 120 und 150 Fuder Wein verarbeitet haben. Das muss eine große Anlage gewesen sein, wie sie jetzt inzwischen sind, etwa 15 römische, spätrömische Kelter nachgewiesen, davon 3-4 sehr gut ausgegraben. Mit einer solchen Kapazität. Weniger gut zu fassen, aber unbestreitbar gegeben, sind Einführung und Ausweitung von Gespinst- und Pferdepflanzen. In Bayern, aber auch in einigen Regionen Mitteldeutschlands und vorübergehend in Nordfrankreich, der Aufschwung des Hopfenanbaus. Es ist sicher nicht nur auf die bessere Überlieferung der geistlichen Grundherrschaften zurückzuführen, dass die ersten Hinweise auf die Weiterentwicklung des Dreifelder-Systems mit der teilweisen Besonderung der Brache, Wickenanbau und Anbau von anderen stickstoffanreichenden Pflanzen kurz nach 1250 stadtsässige und stadtnahe Klöster und Stifter liefern. Zumindest als Stichworte müssen im Zusammenhang der von den Grundherrschaften ausgehenden Wachstumsimpulse für die agrarische Wirtschaft, Rodung, Landesausbau, Neulandgewinnung durch Deichbau und Entwässerung von Sümpfen und Mooren, Erschließung von Heideflächen durch geregelte, von Erschließung neuer Weideflächen durch geregelte Almwirtschaft in den Alpen und Hochlagen genannt werden. Herrschaftliche Initiative und Förderung, also besseres Besitzrecht, geringere Belastungen, zum Teil Übernahme eines Teils der Investitionskosten, die von geistlichen und weltlichen Grundherren ausgehen, die Rolle letzterer ist in der Forschung lange unterschätzt worden, verbanden sich mit den Interessen der Grundbürger an einer Erweiterung des selbstverantwortlich zu bewirtschaftenden Betriebsflächen, an der Nutzung der sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten. Das Beispiel des Weinbaus, wo man früh besonders geeignete Anreizmodelle zur Optimierung des Ertrags von Grundherr und Winzer zugleich fand mit dem Teilbau, habe ich schon hingewiesen. Interessen und Kollisionen finden wir fast nur bei Bestrebungen zur Umnutzung von Wäldern, die für Jagd und Schweinemast unverzichtbar waren. Beispiel des großen Werdener Wohnhofs Bremersheim hat Walter Janssen vor einigen Jahren gezeigt, dass Grundherren schon im Hochmittelalter ansatzweise Waldschutzpolitik betrieben haben. Mit der Transformation der Grundherrschaft, vornehmlich der großen, im Frühmittelalter aufgebauten geistlichen Grundherrschaften während des hohen Spätmittelalters und der Entwicklung neuer Arbeits-, Wirtschafts- und Besitzorganisationsmodelle durch die Reformordnung hat sich die Forschung ziemlich intensiv beschäftigt. Auf die in der Grundherrschaft selbst liegenden Gründe, die Komplexität des Systems, die hohen Organisationskosten, der begrenzte Nettoertrag, Spannungspotenziale im sozialen und rechtlichen Bereich und die von außen wirksamen Transformationsfaktoren kann ich im Detail ebenso wenig eingehen wie auf die eigentlich notwendige Differenzierung nach Zeitraum und Institution. Für die alten Großgrundherrschaften, die des Königs eingeschlossen, lässt sich der Vorgang, wie schon angedeutet, als Erosions- und Konzentrationsprozess generalisieren. Als wichtige Elemente, zum Teil in der Honig, daher Größners Aussagen von gestern, seien genannt. Ein deutlicher Rückgang des Besitzumfangs durch Verlehnung, Entfremdung, Usurpation, Mängel der Verwaltung bzw. durch gezielten Verkauf von weit entfernten oder Streuen. Die Reduzierung, zum Teil sogar Aufgabe der Eigenwirtschaft, meist mit Ausnahme des zentralen Wirtschaftshofes beim Sitz der Grundherrschaft. die in der Regel ausgelöst wurden oder ursächlich verbunden waren mit der Reduzierung der Dienste aller Art, bis auf wenige im 14. Jahrhundert nicht mehr grundherrlich, sondern eher gerichtsherrlich begründete Reste. Die Durchsetzung von Natural- und Geldabgaben anstelle von Dienstleistungen, die Zunahme der Pachtverhältnisse unterschiedlicher Art als Vergabeform, vor allem für früher in Eigenwirtschaft betriebene Güter und Sonderkulturen, die Ablösung von Naturalabgaben durch Geldzinse mit bemerkenswerten Ausnahmen und die Zunahme des Faktors Lohnarbeit. Hinzu kamen Verluste und Auslagerungsprozesse im sekundären und tertiären Sektor, von dem noch detaillierter zu sprechen sein wird. Es wäre aber verfehlt, diesen unter Berücksichtigung der allgemeinen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung notwendigen und unvermeidbaren Strukturwandel der Grundherrschaft nur unter negativen Vorzeichen zu sehen. Dass es den generellen Trend widersprechende Vorgänge gab, die Wiederbelebung der Eigenwirtschaft, im Rangensystem der Reformorden, basierend auf der Leistung von Menschen, Konversen und Lohnarbeitern, sowie einer marktorientierten Produktion, oder als Ausnahme vielleicht auch die Stärkung des manorialen Systems im England des 13. Jahrhunderts, das ist eher als regional oder institutionell bedingte Sonderentwicklung zu betrachten. Was die großen Grundherrschaften an Umfang und ökonomischer Potenz verloren, konnte nicht selten zu einem erheblichen Teil durch die größere Effizienz bei der Nutzung des verbliebenen Besitzes und durch die stärkere Beanspruchung von Regalien und teils verliehenen, teils aus der Grundherrschaft erwachsenen, ich glaube auch an gewachsenen Bankrechten, also erwachsenen Bank- und Gerichtsrechten ausgeglichen werden. Zahlenmäßig und exakt erfassbar wird es allerdings erst im 14. und 15. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit, Herr Violante hat das und auch andere Referenten haben das betont, verdienen die Bannrechte, von denen man die meisten wirtschaftssystematisch, nicht rechtlich, also wirtschaftssystematisch als sekundäre oder mittelbare Nutzungsformen der Urproduktion ansehen kann. Einrichtungen mit Gebietsmonopolcharakter wie Mühlen, Back- und Brauhäuser, Keltern, Gruthäuser, temporäre Verkaufsmonopole wie das Weinschankrecht oder die privilegierte Nutzung von Jahrmärkten mit Vorverkaufsrecht des Grundherrn, natürlich auch Jagd- und Fischereiwaren, um nur die wichtigsten zu nennen, brachten in Form von Gebühren und Bußen und über den direkten Verkauf von Produkten Einnahmen in Geld und Naturalform, die schon im 12. und im 11. und 12. Jahrhundert die Nettoerträge aus dem primären Sektor übertroffen haben können, zumindest in einigen Konterschaften. Der mit einem scharfen Blick für das Wesentliche ausgestattete Ex-Papst Caesarius ermahnte 1222 in seinem Kommentar zum Primum Urbar von 893 seine früheren Mitbrüder mehrmals zu besonderer Sorge um die Mühlen, Keltern, Back- und Brauhäuser, die dem Kloster so reichen Gewinn brachten. Es scheint mir eine lohnende Forschungsaufgabe, die im Spätmittelalter unter dem Doppelbegriff Zinn- und Bannfassbaren großen Komplex von herrschaftlichen Monopolrechten bezüglich seiner Genese im 10. und 11. Jahrhundert, seiner ökonomischen Bedeutung für die Grundherrschaft und Herrschaft allgemein und seiner Rolle für die wirtschaftsräumliche Ausformung von Herrschaft mit ländlich strukturierten Gebieten stärker herauszustellen. Er verdient ebenso viel Aufmerksamkeit wie die sehr viel weiter vorangetriebene Analyse der natürlich auch für die Grundherrschaft bedeutsamen Regalien, Markt, Zoll und Münze. Geht man, wie vorgeschlagen, davon aus, dass Grundherrschaft im Früh- und noch im beginnenden Hochmittelalter, der Karolinger-Kulturzeit, eine Lebens- und Herrschaftsordnung globalen Charakters darstellt, die auch das Wirtschaftsleben in allen Bereichen strukturierte und dominierte, dann muss man unter Berücksichtigung der oben aufgelisteten Veränderungen bis zum 13. und 14. Jahrhundert doch einen erheblichen Bedeutungsverlust der Grundherrschaft im ökonomischen Bereich konstatieren. Die grundherrschaftliche Produktion, die für den Grundherrn nutzbaren Erträge erscheinen nun, im Spätmittelalter, weitgehend reduziert auf den primären Sektor und die daraus ableitend ableitbaren Einnahmequellen sekundärer Ordnung, also Bankrecht und anderes, ausgenommen die mit der Grundherrschaft verbundenen Gerichtsrechte, deren Bedeutung als Einnahmequelle auch nicht unterschätzt werden darf. Fraglich ist, ob und bis wann man Einkünfte aus ursprünglich an Grundherren verliehenen Regalen noch zu den grundherrschaftlichen Erträgen rechnen darf. Auch die Regalien wachsen irgendwie aus der Grundherrschaft heraus. Diese in ihrer ökonomischen Bedeutung sehr rasch zunehmenden Elemente im Zuge der allgemeinen immer stärker auf Stadtwirtschaft und Handelsaktivität beruhenden Wirtschaftsentwicklung und der großregionalen Verdichtung von Herrschaft wuchsen also aus der Grundherrschaft aus und wurden tragende Fundamente der neuen Form der Territorialherrschaft. Steuern, Akzisen und Beben würde ich eher von vornherein als territoriale bzw. städtische Einrichtungen begreifen. Zum zweiten, zum sekundären Sektor. Die Analyse der Bedeutung der Grundherrschaft für die Entwicklung des sekundären Sektors ist ein sehr spannendes und noch längst nicht ausgebeutetes Forschungsfeld, das sich vor allem für die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medievisten, Mittelalterarchäologen und Technikhistorikern anbietet. Diesem gemeinsamen Interesse verdanken wir bereits eine Fülle wichtiger Erkenntnisse. Ich beschränke mich auf einige Beobachtungen und auf Hypothesen zum Problem des Übergangs von grundherrschaftlichen Gründen zu freien städtischen Gewerbe, ein Übergang, der aus der schriftlichen Überlieferung meist nur mittelbar abzuleiten ist. Die früher gängige Auffassung, die gewerbliche Produktion haben sich auf das beschränkt, was der Grundherr und sein Hof bzw. eine geistliche Korporation sowie die Würdigen selbst an Kleidung, Gerätschaften, Transportfahrzeuge, Verbrauchsmaterial, Maschinen und Gebäude brauchen, sei von wenigen, nicht von den eigenen Leuten herstellbaren Luxusgütern abgesehen. Diese Produktion sei ziemlich autark gewesen. Diese Auffassung ist sicher überholt. Schriftüberlieferungen und Ausgrabungen haben so viele Beispiele für frühe gewerbliche Verdichtung mit gleichzeitig ausgeprägter Spezialisierung erbracht, dass man die Grundherrschaften tatsächlich als Wiege der vom 10. Jahrhundert an zunehmend in den Städten konzentrierten gewerblichen Wirtschaft ansehen muss. Textilfunde aus dem frühen Handelsimporium Birka im schwedischen Mälarseegebiet weisen ein derart hohes Maß an Standardisierung auf, dass als Produktionsstätten nach Ansicht der Archäologen nur jene manufakturähnlichen Wolltuch-Produktionszentren Mittel- und Westeuropas in Frage kamen, die wir vom 7. bis zum 12. Jahrhundert unter dem Begriff Mycen als Bestandteile geistlicher und weltlicher Grundherrschaften kennen. Seit 1970, als ich eine erste Bestandsaufnahme versuchte, hat sich die Zahl der Nachweise solcher Textilmanufakturen mit bis zu 40 weiblichen Arbeitskräften fast verdoppelt. Ich bin auch weiterhin der Auffassung, dass die Mycen nicht nur den Bedarf der jeweiligen Grundherrschaft deckten, sondern Wollen- und Leinentuche auch auf den Markt gelangten, was im Übrigen auch für die jeweils mehrere hundert Tuche umfassenden Abgaben gilt, die Werden und Fulda jährlich aus ihren friesischen Besitzungen erhielten. Solche Mengen Tuch hoher Qualität konnten auch diese Großgrundherrschaften nicht alleine verbrauchen. Der im Detail nicht nachweisbare Übergang der Tuchproduktion in städtische Zentren wurde beschleunigt durch die wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erfolgte Einführung des Drittwebstuhls, der das Weben dann auch zur Männerarbeit macht. Die systematische topografische Verdichtung mehrerer Gewerbezweige bei einigen nordfranzösischen und flämischen Klöstern schon im Frühmittelalter hat den Aufstieg solcher Siedlungen zu Städten nachhaltig gefördert. Ähnliche Konzentrationsprozesse finden wir in dem archäologischen Nachweis eines Gerber- und Lederverarbeitungszentrums in unmittelbarer Nähe der Genfer Grafenburg oder in der zwar erst spät um 1200 quellenmäßig, also schriftlich belegten, aber zeitlich weit zurückreichenden Verdichtung, der für den Trierer Erzbischof und seinen Hof so wichtigen Gewerbe, der Goldschmiede, Münzer, der Kirschner, der Metzger, der Schützer, der Schmied, der Rentmann. Ähnliche Verhältnisse kann man für Straßburg angeben. Ich habe auch keine Bedenken, in dem bei Klöstern und Bischofssitzen besonders gut nachweisbaren, zunächst eindeutig grundherrschaftlich gegründeten Hofhandwerk eine wesentliche organisatorische Wurzel des hoch- und spätmittelalterlichen Zunftwesens zu sehen, ohne diese Wurzel allerdings zu absolutieren und damit die einseitige Hofrechtstheorie wieder aufleben lassen zu wollen. Aber es ist eine von mehreren Wurzeln, daran halte ich fest. Als letztes Beispiel nenne ich den Baugewerbesektor. Um seine großen Bauvorhaben, Dom, Bischofspalz, Kloster Abdinghof, die Bartholomäuskapelle, die Ummauerung der bischöflichen Civitas, innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Um diese großen Bauvorhaben besser durchführen zu können, ließ Bischof Meinberg von Paderborn, der ist 1036 gestorben, aus seiner ganzen Grundherrschaft Bauhandwerker nach Paderborn umsiedeln. Er wies ihnen Bauplätze beiderseits der Pfarrer zu und verpflichtete sie zweifellos schon gegen Geldlohn und nicht mehr gegen Naturalalimentation zum Dienst. Meinberg war sicherlich der einzige Grundherr, der auf diese glänzende Idee kam. Generalisierbar erscheint mir an dem Beispiel aber auch noch ein weiterer Aspekt. Die nach Paderborn gezogenen Handwerker müssen nicht nur besonders qualifiziert, sondern auch in erheblichem Maße schon spezialisiert gewesen sein. Das heißt, sie dürfen schon in der Grundherrschaft mit einem bemerkenswert hohen Grad an innerer Arbeitsteilung rechnen, mit Freiräumen für die Nutzung handwerklicher und technischer Begabungen und Fähigkeiten, die gewerbliche Tätigkeit bereits zum Hauptberuf werden ließen. Hauptfälle von Berufsvererbung müssen wir schon annehmen. Was für die Bauhandwerker, die Steinmetzen, Zimmerleute, aber auch Schmiede und Dachdecker gilt, darf man in ähnlicher Weise auch für die schon genannten Arbeits- und Berufsfelder annehmen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jeder Bauer das Zeug im Sinne von Begabung oder Eignung, das Werkzeug und die Zeit, die drei Bedingungen, Werk und die Zeit dazu hatte, die Wagenräder für seinen Pflug oder Karren zu bauen, eine brauchbare Pflugschar zu schmieden und die Lederbespannung seines Planwagens den Transportfahrten selbst zu werden. Er brauchte Spezialisten. Diese muss es im Weinbau für Böttcher arbeiten und den Spindelkälterbau, eine sehr komplizierte Maschine, einige gibt es noch, in jeder Grundherrschaft für den Mühlenbau, Mühlenbahn, ein höchst komplexes Erzeugnis, und für die Errichtung anderer Zweckbauten gegeben haben. Auch der Schiffsbau war zweifellos Spezialisten. Die Tatsache, dass in den meisten urbanen und frühurbanen mehr Halbfertigprodukte als Fertigprodukte als Abgaben gefordert wurden, also nicht ganze Feste, sondern nur die Daumen, ja, zum Beispiel, stützt meine Vermutung. Ich könnte die Reihe der Beispiele fortsetzen mit Hinweisen auf das Metallgewerbe und allgemein die Verarbeitung von Bergbauprodukten auf Töpferei, Glaserstellung und so weiter, verzichte aber zugunsten eines kurzen, thesenartigen Fazits. Der Konzentration der gewerblichen Produktion in den Städten des hohen Spätmittelalters ging eine bemerkenswert hohe Verdichtung einzelner Gewerbe an den Zentren der großen Grundherrschaften des Adels und der Geistlichkeit voraus, die stärker als bis dieser in der Forschung gesehen geschehen ist, als Grundlage für die seit dem 12. Jahrhundert immer stärker hervortretende neue Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land zu betrachten ist. Arbeitsteilung ist nicht erst eine Erfindung dieser Zeit, sondern schon vorher gegeben. In der stadtgeschichtlichen Literatur findet man das treffende Schlagwort von den Handwerkern als Städtefüllern. Woher kamen sie? Überwiegend aus den Grundherrschaften, und in vielen Fällen waren sie eigentlich schon da, also schon an Ort und Stelle. Der Übergang von grundherrlichen Wunden zum urbanen Gewerbe war nämlich dort besonders leicht, fast nahtlos, wo der Grundherr mit der Zeit auch zum Stadtherr wurde, an den Zentren der Grundherrschaft, wo wir auch in der Formationsphase der hochmittelalterlichen Städte noch lange Reste der alten grundherrlichen Bindungen, das Nebeneinander von gebundenem und freiem Handwerk beobachten können. Als zweiten wichtigen Aspekt möchte ich hervorheben, dass die aus der grundherrschaftlichen städtischen Sphäre abgewanderten oder übernommenen Handwerker ein hohes Maß an beruflicher Qualifikation und Spezialisierung bereits mitbrachten und damit ganz erheblich zur Beschleunigung des Aufschwungs der gewerblichen Wirtschaft und der Exportproduktion der Städte beitrugen. Es versteht sich von selbst, dass der schrittweise Verlust der Funktionen auf dem sekundären Sektor die umfassende Kompetenz der Grundherrschaft in der Wirtschaftsorganisation aushöhlen musste und die schon angesprochene Konzentration auf dem primären Sektor die Urproduktion nachhaltig beeinflusst. Mit der Grundherrschaft als Wiege des tertiären Wirtschaftssektors, genauer der Genese von spezialisierten Diensten in der Grundherrschaft, habe ich mich vor einem Jahrzehnt auf einer Prato-Sentimala auseinandergesetzt. Der Tagungsband wartet leider immer noch auf die Publikation. Vielleicht erscheint er im nächsten Jahr. Bei Ihnen aus meinem Text von 1984 sind noch einige Teile brauchbar. Ich stütze mich darauf, versuche aber neuere Forschungsergebnisse einzuarbeiten. Das Hauptaugenmerk muss auf die spezialisierten Dienstleistungen gerichtet werden. Das schließt jene Elemente des Servicium aus, die unmittelbar mit dem primären Sektor zu tun hatten, also die gewöhnlichen Wohndienste in ihrer ganzen Vielfalt. Als spezialisierte Dienste definiere ich solche, bei denen entweder die Alimentation mit Lohn des Dienstleistenden in vollem Umfang gewährt wurde, sodass er seine ganze Arbeitskraft für die ihm zugewiesene Aufgabe einsetzen konnte, oder die Ausstattung des Dienstleistenden mit Land, Produktionsmitteln und Arbeitskräften so gut war, dass er ohne eigene manuelle Arbeit im Bereich des sekundären Sektors seine Arbeitskraft jedenfalls voll für eine bestimmte Dienstleistung verwenden konnte. Als dritte, in sich wieder zweigeteilte Kategorie, muss ich die nur temporär gefolgte qualifizierte Dienstleistung nennen. Zum einen Nebenverpflichtungen im primären und oder sekundären Bereich, zum anderen ohne solche Verpflichtungen, wobei der Leistungsträger seine Dienste auch anderen zur Verfügung stellen und aus dem Ertrag dieser Tätigkeit seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Das ist jetzt fürchterlich theoretisch. Was ich meine ist, ich denke vornehmlich an wachstumspflichtige Kaufleute, Schiffsleute und andere mobile Gruppen, die für einen bestimmten Grundherrn nur eine bestimmte Fahrt mal durchführen und dann wieder in eigener Verantwortung tätig sind. Der konkreten Ausformung nach kann man, der besseren Übersicht halber, wohl 9 Typen spezialisierter Dienstleistungen unterscheiden. Erstens Transport von Gütern der Ur- und gewerblichen Produktion innerhalb der Grundherrschaft und zu auswärtigen Märkten, Aufgaben im Rahmen der Verkehrsorganisation. Zweitens Personentransport, vor allem im Zusammenhang mit der reisenden Lebensform der Grundherren und Aufgaben im Beherbergungswesen. Drittens lokale und überregionale Handelstätigkeit. Viertens Geldproduktion und Geldwechsel. Fünftens Nachrichtenübermittlung, ganz komplex des Bodenwesens. Sechstens die Wirtschaftsverwaltung, einschließlich der Verwaltung der Legalien und der Zinszeit. Siebtens häusliche und Ehrendienste. Achtens kultisch-kulturelle und karitative Dienstleistungen. Und neuntens Dienste im Bereich der Herrschaftssicherung und Erweiterung. Obwohl fast alle 9 Formen, vielleicht gibt es auch mehr, einen unmittelbaren Bezug zur ökonomischen Seite der Grundherrschaft hatten, will ich mich, die Zeit ist schon knapp, auf 2 Komplexe beschränken, an denen sich die wirtschaftliche Bedeutung der Grundherrschaft im tertiären Sektor und in der Außen- und Langzeitwirkung auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung besonders gut zeigen lässt, das Transportwesen und den Handel, das heißt die Verkehrsinfrastruktur und die Beziehungen von Grundherrschaft und Markt im Binnenbereich und in den Außenkontakt. Zum Transportwesen. Obwohl diese Seite der Wirtschaftsorganisation großer alter Grundherrschaften, vornehmlich der Klöster, in der Forschung kontrovers bewertet wird, als Gründe für den raschen Verfall des Systems legt man dessen Komplexität und die hohen Kosten hervor, muss ich gestehen, dass mir unter Berücksichtigung der im 8. bis 10. Jahrhundert gegebenen Bedingungen nicht so sehr imponiert hat, wie die Lösung der logistischen Probleme in der Grundherrschaft. Das ist wirklich, wenn man sich das genau ansieht, eine fantastische Leistung gewesen. Man muss nur auf die Summe der einzelnen Urbat-Kapitel schauen, die Auflistung der Gesamtmengen an Getreide, Wein, Vieh, halben Fertigprodukten, Salz, Fisch, natürlich Geld, die dem Grundherrn zustanden und, soweit er sie brauchte, zur Zentrale, im Fall der Überschussproduktion auf eigene oder fremde Märkte gebracht werden muss. Nur Geld war leicht und schnell zu transportieren. Das erklärt das frühe Aufkommen von Geldzinsen bei weit entfernten oder Streubesitz. Aber solange die Ausstattung der Räume mit Marktgelegenheiten unzureichend war, ich erinnere an die Begründung der Marktrechtsverleihung für Korbeiten, für Brüm, wir kennen das, weil die Gegend des Marktes in Wert oder weil Brüm das große so weit entfernt ist von anderen Marktgelegenheiten. Und solange der Geldgebrauch erst in Anfängen stand, mussten Unmengen von Massengütern zu Land und auf dem Wasserweg transportiert werden. Meist waren Produktion von Gütern oder Gewerbeerzeugnissen und Lieferung eng miteinander verknüpft. Letztere mussten in den jahreszeitlichen Rhythmus des Produktionsprozesses eingepasst werden. Bei relativ kurzen Transporten zum nächsten Haupthof war das kein großes Problem. Anders verhielt es sich bei den sogenannten Angaria-Diensten, den Innerfahrten zwischen den Vegetationszentren, den Lokalen, zur Zentrale der Grundherrschaft oder zu weit entfernten Werten. Sie erforderten ein ganz erhebliches Maß an Organisation, zwangen zu kooperativen Vorgehen in Leistungsverbänden, zur Spezialisierung bestimmter Hofstellen oder ganzer Siedlungen. Der in Mering ansässige Gouvernator Navis, ein Brümmerhöriger, hatte um 900 mehrmals im Jahr Salz aus Metz erschweigen zu können oder Wein aus dem Besitz von einer Obermut bzw. aus dem Mittelrheingebiet, die er in Kochen oder Koblenz von anderen Brümmer-Schiffsleuten übernahm, ebenfalls erschweigen. Wahrscheinlich hat er auch auf eigene Rechnung die Mosel zwischen Metz und Koblenz befahren. Die Prümmerhörigen aus dem Karos und Wittgau verkauften, wenn das Kloster Überschüsse hatte, Wein und Salz im Eifel- und Ardennenraum, vielleicht sogar auf den Likusmärkten an der Maas. Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Philipp Dolleje hat für Bayern eine Reihe spezialisierter Hofstellen an Donau, Salzach und Inn für den Transport von Wein, Salz und Holz nachgewiesen, die Schäflehen, die Schifferlehen oder die Schauerlehen, das heißt Hofstellen von Befrachtern und Hilfskräften für das Beladen und Entladen von Schiffen bzw. das Umladen auf Waren. Das Tegernseer Urbar erwähnt im 12. Jahrhundert eigene Fuhrleute-Lehen. Worauf es mir ankommt, ist wieder thesenartig überspitzt: der überwiegende Teil des Verkehrsaufkommens zu Wasser und auf den Straßen. Noch im 10., 11., wahrscheinlich auch 12. Jahrhundert war grundherrschaftlich dirigiert. Die von den großen Grundherren, ihren Verwaltern, den Logistikspezialisten und qualifizierten Transportdienstkräften aufgebaut und auch unterhaltende Verkehrsinfrastruktur, Straßen, Brücken, Fähren, Hafenanlagen und so weiter. Deren Verbindlichkeit durch Zölle, durch Bahnabgaben, durch Geleit und so weiter abgesichert wurde, erwies sich damit als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den freien, protostädtischen und dann städtisch-bürgerlichen Handelsverkehr, der vor 12. Jahrhundert an die Oberhand gewinnen sollte. Aber mengenmäßig im frühen und im ersten Jahrhundert des Hochmittelalters stand der größte Teil dessen, was auf den Straßen und Flüssen transportiert wird, aus den Grundherrschaften. Zum Schluss noch einige Sätze zum Verhältnis von Grundherrschaft, Handel und Märkte. Auf die bedeutende Rolle grundherrschaftliche Kaufleute als Träger des hochmittelalterlichen Handels in der Forschung soll schon seit langem mit Recht hingewiesen worden, vor allem was die Beteiligung dieser Kaufleute auch an Fernsehen betrifft. Manche Wirtschaftshistoriker gingen sogar so weit, von Sondergruppen wie Juden, Friesen, Wikinger abgesehen, die Existenz freier Kaufleute in der Karolinger- und Ottonenzeit ganz in Frage zu stellen und selbst die unter Königsschutz reisenden Mercatoris Imperii als quasi grundherrschaftliche Kaufleute zu begreifen. Das Problem ist aber doch ein wenig. keinen weitgehend spezialisierte, als weitgehend spezialisierte Dienstleistungen begegneten der Grundherrschaft auf zwei Ebenen, einmal bei der Vermarktung von Überschüssen aus der Ur- und gewerblichen Produktion, meist auf relativ eng begrenztem Raum, zum anderen im Bereich der Bedarfsdeckung an hochwertigen Konsum- und Luxusgütern für den Fernhandel, über den Fernhandel, für einen kleinen Nachfragekreis, den Grundherrn, seine Familie bzw. die geistliche Institution, für hohe Funktionsträger, Vasallen, Gäste und so weiter. Die Vermarktung von Überschüssen, der Kauf von Produkten anderer Grundherren auf den Märkten wird schon im Kapitularbewies angesprochen, also bei Salz, Fisch, Saatgut und so weiter. In Kleve auf dieser Tagung 1989 habe ich versucht zu zeigen, dass schon um 900 von einigen Mitgebirgsregionen abgesehen, im lutherischen Raum das letzte Marktgelegenheiten erstaunlich dicht war. Die Empfänger der Marktprivilegien seit dem 9. Jahrhundert waren in erster Linie geistliche Grundherren. Neben diesen sicher fassbaren Einrichtungen, weil wir geboten haben, müssen wir, wie im westfälischen Bereich, zahlreiche gewachsene grundherrschaftliche Sammelmärkte annehmen. Typologisch sind sie eher zu den periodischen Märkten, den Jahrmärkten zu rechnen, weil das Angebot und die Nachfrage normalerweise noch gar keinen permanenten Markt zuließen. Die Scheidung der Markttypen setzt sich erst im 11. Jahrhundert einigermaßen klar durch. Von den etwa 240 Jahrmärkten, die im Reichsgebiet westlich von Elbe und Saale bis 250 entstanden und hybridiert wurden, waren über 80% im Besitz geistlicher Grundherren und 3/4 im Besitz weltlicher Grundherren. Jahrmarktprivilegien an Kommunen, also an Städte, gibt es erst seit dem Barossa-Privilegium 66 für Aachen. Vorher nicht. Nur an Grundherren. Fast typisch für die ursprüngliche Zweckbindung dieser Jahrmärkte scheint mir die Haltung des Abtes des Klosters Reichenau, der bei der Neuordnung des Marktes von Allensbach 1075 festlegte, dass fremde Anbieter für Wein und Getreide auf den drei Jahrmärkten erst dann hinzugekommen sollten, wenn die Überschüsse der eigenen Grundherrschaft verkauft waren. Auf die Alternative des Saisonhandels der Brümmer Bauern habe ich schon hingewiesen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe von Belegen bringen, für zwei Vorgänge, einmal den Übergang erst grundherrschaftlich gebundener Kaufleute in den Freihandel und zweitens für den Eintritt freier Kaufleute über das Wachstumsverhältnis in die Grundherrschaft. Das ist in der Literatur schon ziemlich intensiv behandelt worden. Ich bringe nur einen sehr hübschen Beleg, eine Urkunde aus St. Severin in Köln von 1181, der zufolge ein junger Mann sein Zinsleben verkaufte, weil er Institutoris Officium, den Kaufmannsberuf, plus Coluit vam agrum et ut ipse testatus est propter urbis negotia concipit ruris fastidia. Also wegen der Kaufmannsgeschäfte, die ihm viel reizvoller erschienen, einen richtigen Widerwillen gegen die Arbeit auf dem Land entwickelt hatte. Das ist die sozialpsychologische Deutung dieses Textes, finde ich sehr interessant. Es ist sicherlich der einzige Fall gewesen. Ich müsste auch noch, aber ich will die Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen, die Frage der Privilegierung des grundherrschaftlichen Handels mit Zollbefreiungen ansprechen. Auch das ist ein ganz breites Arbeitsfeld. Und lasse das aber und komme auch hier zu einem kleinen Fazit zum Schluss. Wenn man die Entwicklung vor allem im nordwesteuropäischen Raum ins Auge fasst, wird man den Klosterhandel oder den grundherrschaftlichen Handel überhaupt nicht mehr nur als eine bloße Ergänzung des bürgerlichen Verkehrs ansehen können, wie das Walter Stein formuliert hat. Beide Seiten der Handelstätigkeit waren stark aufeinander bezogen. Grundherrschaftliche und freie Berufskaufleute leisten einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg des mittelalterlichen Städtewesens beim Aufbau der neuen Zentren des wichtigsten Sektors im tertiären Bereich. Sicher liegen in der Grundherrschaft auch stadtfeindliche Kräfte, aber wie der Perrenschüler Demarest schon 1929 gegen seine Lehrer und gegen Verkauteren in Bezug auf das Wehren der niederländischen Städte formulierte, ist mittelalterliche Stadtbestehung nicht mehr nur auf den Faktor extern der Wanderkaufleute, sondern ebenso sehr, vielleicht sogar überwiegend, auf den Dynamismus intern der Domanialwirtschaften zurückzuführen. Er sagt, le maximum de l'organisation domaniale et l'apparition des centres économiques urbains sont des phénomènes concomitants. Also dieses sich gegenseitig stützende Verhältnis wird damit zum Ausdruck gebracht. Meine Damen und Herren, bei dieser Sichtweise der wirtschaftlichen Bedeutung der Grundherrschaft möchte ich es nochmal betonen, erweisen sich der agrarische und der urbane Bereich als sehr stark aufeinandergezogen. Die Grundherren bringen in den Prozess der Urbanisierung wesentliche Elemente mit. Sie bringen handwerklich spezialisierte Leute, in der Kaufmannschaft erfahrene Leute in die Stadt ein. Sie bringen Einrichtungen wie den Wochenmarkt und den Jahrmarkt als Elemente und gestatten es gewissermaßen, dass diese mitgebrachten Elemente in der Stadt umgewandelt werden, kommunalisiert werden und dann als eigentlich städtische Elemente vom 12. Jahrhundert an neu richtungweisend werden für die Entwicklung dieses urbanen, nicht grundherrschaftlichen Bereichs. Das war so die Hauptabsicht meines Vortrags. Vielleicht nur noch ein Satz zu der Frage der Definition von Grundherrschaft. Wenn man die Einengung auf die primäre ökonomische Funktion vom 12. Jahrhundert mit berücksichtigt und den Bedeutungsverlust insgesamt, dann spricht doch sehr viel dafür, Grundherrschaft als globale Struktur, also den Begriff Grundherrschaft als Begriff für eine globale Struktur für die Zeit bis zum späten 11. Mitte 12. Jahrhundert zu verwenden und für die spätere Zeit nur noch von grundherrschaftlichen Elementen zu sprechen, also irgendwie weitergehen. Aber ihn als Systembegriff vom 7. bis zum 18. Jahrhundert zu gebrauchen, glaube ich, darauf hätte man sich ein bisschen weiter Diskussionen von heute fort. Vielen Dank. Inizialmente, il professor Gessig ha detto che l'impegno centrale della Grundherrschaft dal suo punto di vista è la fondazione economica della Herrschaft stessa, della signoria, e le basi economiche che per la signoria si trovano nel sistema della Grundherrschaft. E dopo una introduzione abbastanza lunga, dove poi dice che soprattutto che cosa non dice, dopo si dice che la parte della sua relazione sarà dedicata alle relazioni che esistono tra la Grundherrschaft e la Stadt, e tra la signoria fondiaria e lo sviluppo e la nascita e la città in se stesso, e che sarà molto importante non soltanto nel settore primario, ma anche nel settore secondario e terziario, che soprattutto nella ricerca più nuova ha un maggior peso. e che nella Grundherrschaft non si tratta di un sistema autarco in sé chiuso, ma che è un sistema che tocca tutti gli ambiti della produzione e che non è passato esclusivamente per la soddisfazione del Signore, e che bisogna, lui ha voluto di tenere ben presente gli aspetti dinamici di questo sviluppo economico fra il X e il XIII secolo, che è sono dei secoli dove abbiamo un grande cambiamento. Nella relazione tripartito, appunto, settore primario, secondario e terziario, anche se questo naturalmente non si può separare così nettamente nel medioevo. Il settore primario, per questa parte ha insistito soprattutto che troviamo una intensivazione della produzione che è ben visibile soprattutto e anche abbastanza presto, già nel IX secolo, nelle culture speciali tipo la produzione del vino, ma con l'introduzione della Dreifelder Wirtschaft in un ambiente italiano, l'introduzione della rotazione triennale, si vede bene che questa intensificazione della produzione primaria non viene soprattutto da parte del Grunther, del Signore stesso, e fino ad ora nella ricerca non è stato dato abbastanza peso anche ai signori laici, non soltanto ai signori ecclesiastici. E non bisogna vedere soltanto in maniera negativa il cambiamento di struttura del quale ha già parlato il professor Rösener l'altro giorno con la Auflösung des Willigkeitssystems, ma bisogna pensare che attraverso un maggior sfruttamento dei diritti di giurisdizione e di banno, i signori riescono ad aumentare le loro entrate, e secondo il professor Niesigl, per alcune signorie le entrate superano di questa parte di banno e giurisdizione superano già le entrate della produzione primaria abbastanza presto. Per la seconda parte, per il settore secondario, bisogna pensare che esiste già nella signoria fondiaria una specializzazione, una produzione artigianale, e si può dire che la culla dell'artigianato si trova nella signoria fondiaria, e poi ha fatto l'esempio dei manufattori di tessili che producono senz'altro già per il mercato. E un importante aspetto è che questi centri di produzione si trovano spesso vicino al centro della signoria, e che poi da un insediamento diventano una città, e che questa produzione specializzata aiuta all'ascesa della città. E poi ha fatto un esempio anche del vescovo Meinberg di Paderborn, che per esempio ha fatto venire a Paderborn molti costruttori da tutte le parti della sua diocesi, e allora abbiamo un esempio che esistevano operai qualificati e specializzati, e che fino ad ora nella ricerca forse questo non è stato abbastanza sottolineato. Poi ho fatto un piccolo riassunto che mette l'accento soprattutto sulla concentrazione della produzione artigianale nel, appunto, come ho già detto, nel centro della signoria fondiaria, che poi magari aiuta allo sviluppo della città, e sulla qualificazione e sulla specializzazione, che anche questo accelera lo sviluppo economico in generale. E poi per il terzo punto, il settore terziario, insiste che ci sono, appunto, da una parte il servizio legato al settore primario, del quale non parlava, e dall'altra parte un servizio specializzato che ha elencato nuovi tipi, e poi soltanto si è occupato di due: il sistema dei trasporti e il commercio. E per la prima cosa dice che è un esempio fantastico come è stato usato, organizzato il trasporto all'interno delle signorie fondiarie e anche verso l'esterno, e che gran parte del traffico fra decimo e undicesimo, e forse anche ancora nel dodicesimo, venne organizzato dalle signorie fondiarie, e anche l'infrastruttura viene organizzata da loro, e che finora questo non è stato visto così bene dalla ricerca, e invece è importante. E così sono nate le premesse per un libero commercio e traffico che poi nelle città si sviluppa, con le città si sviluppa. E per i mercanti, anche lì bisogna dire che sono importanti i mercati nell'ambito delle signorie fondiarie, e soltanto nel 1166 con Barbarossa il primo privilegio per un mercato in una città viene dato ad Aquisgrana, mentre 240 mercati che si trovano prima sono tutti fondiari, i signorie fondiarie. E un riassunto del terzo, un riassunto generico, dice che bisogna vedere nel commercio delle signorie fondiarie non soltanto un supplemento al commercio generico borghese, ma è una parte invece molto più importante, e soprattutto un contributo alla nascita delle città, e la nascita delle città, delle strutture cittadine, approfitta molto del dinamismo interno delle signorie fondiarie, e che è molto più collegato il sistema agrario delle signorie fondiarie e l'ambito cittadino, molto di più di quanto è stato visto finora nella ricerca. E la nascita della città prende molti elementi spunti dalle signorie fondiarie, come specialisti artigianali, specialisti mercantili e le istituzioni tipo mercati, che poi nella città vengono trasformati in elementi tipicamente cittadini del XII secolo. E poi ha fatto un'aggiunta per la definizione del termine Grundherrschaft, che vede come struttura globale tra il VII e l'XI secolo, undicesimo fine, mentre dopo non lo vedrebbe più come una struttura globale, ma pensa invece che bisogna parlare di elementi di Grundherrschaft che rimangono, ma non è più una struttura chiusa. Ja, nun können wir in die Diskussion einsteigen. Ich will keine Vorgaben machen, denn der wirtschaftliche Aspekt betrifft alle Gesichtspunkte, die wir bisher ins Auge gefasst haben. Das müsste also im Zugriff auf einen Problembereich geschehen. Frau Vollmer. Ich habe eine ganz kurze Frage, Herr Irstler. Warum möchten Sie den Begriff Grundherrschaft vom 7. bis zum 11. Jahrhundert beibehalten, wenn Sie uns gerade erzählt haben, dass über die Goethe, die Organisation des Transportwesens, dass das Metallverarbeitungsspiel und so weiter ja schon wesentliche Elemente da sind, die ja gar nicht mehr vom Grund und Boden her zu erklären sind? Das ist die Frage, ob sie nicht noch von Grund und Boden her zu erklären sind. Es ist, also diese Zeitgrenze für mich, die ist bestimmt dadurch, dass es als wirklich nutzbares Element für den Aufbau und die Sicherung von Herrschaft tatsächlich nur Boden und diesen Boden bebauende, im eigenen und im Interesse des Herrn bebauende Leute geben. Das ist also eine Zeit, in der der Reichtum, der volkswirtschaftliche Reichtum, der vorhanden ist, also das, was da ist, im Wesentlichen dadurch bestimmt ist. Und die Produktion des tertiären Sektors basiert ja auf dem, was aus der Urproduktion kommt. Also was aus dem Wald, aus dem Steinbrüchen, aus den Bergen und so weiter holt, nicht wird verarbeitet. Das ist also durchaus etwas, was in der Arbeitsorganisation drin ist. Das muss ich muss Gewerbe, wenn es auftaucht, nicht von vornherein als den urbanen Sektor zugehörig ansehen. Ja? Ich muss auch den tertiären Sektor, also den Transport und alles andere, was unmittelbar damit zusammenhängt. Alle diese Dinge sind ableitbar aus der Nutzung des Bodens. Wenn ich Wolltuch herstelle, nutze ich die Wolle der Schafe, die in der Grundherrschaft gehalten werden. Die Schafe sind ja selbst. Sie wurde auch nicht woanders erst von Schafen. Nein, beim städtischen Exportgewerbe, beim Tuchgewerbe, das also auf einer höheren Stufe ist, verarbeitet man normalerweise fremde Wolle. Also speziell nicht die flandrische Exportproduktion von Tuch, das, was vom späten 11. Jahrhundert an fassbar wird auf ausländischen Märkten, das ist im Wesentlichen Tuch, das auf englischer Wolle ist. Das ist schon ein Unterschied. Herr Rösler hat sich gemeldet, würde man nicht das richtig. Ich möchte zwei Punkte anschneiden, und zwar zuerst die Frage nach der Innovation. Sie haben sehr stark betont, dass viele Innovationen, vor allem im Frühmittelalter bis zum 12. Jahrhundert, im grundherrlichen Bereich sich vollziehen. Das habe ich gerne gehört. Jetzt ist aber der Standpunkt der französischen Forschung, und hier sind besonders einige Forscher zu nennen, wie zum Beispiel Fossier, der sagt, die Grundherrschaft ist gerade im 8. 9. Jahrhundert ein unproduktiver Faktor. Die großen Innovationen vollziehen sich nicht im grundherrlichen Bereich, das heißt also vor allem auf dem Saarlandbereich, sondern die Neuerungen finden wir in den bäuerlichen Wirtschaftseinheiten. Die Bauernwirtschaft ist sozusagen die Parzelle der Zukunft und was im grundherrlichen Bereich sich vollzieht, ist zum Teil eine unproduktive Angelegenheit. Das sind also diese Saarlandflächen, gerade in spätkatholischer Zeit, sind unwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen mit Wohndiensten. Das hat aber auch keine Zukunft, das hat auch nichts gebracht. Schon die Erträge waren zu gering. Ähnliches könnte man natürlich auch jetzt für das Handwerk sagen. Dazu würde ich gerne Ihre Stellungnahmen hören. Das war der eine Punkt. Zweitens, die Frage nach der Chronologie der grundherrschaftlichen Entwicklung und damit verbunden die Frage, ob es innerhalb dieser Entwicklung nicht bestimmte Konjunkturabläufe gibt. Die Wohnherrschaft verändert sich auch gar im 10. bis 12. Jahrhundert sehr stark. Und wir haben offensichtlich hier sozusagen nicht einen linearen Verlauf, sondern auch bestimmte Konjunkturphasen. Das hängt natürlich zum Teil auch damit zusammen, ist auf den deutschen Bereich bezogen, dass wir die Quellenlage nicht so günstig haben wie in England. Und in England haben wir, um ein Beispiel zu nennen, vom Konjunkturverlauf eher um 1200 eine Phase, wo plötzlich sozusagen eine erneute Aktivierung der Eigenwirtschaft eintritt, eine Ausweitung der Eigenwirtschaft, weil in der Zeit eine Konjunktur sich erhebt, besonders in der Frage der Getreideerzeugung. Und diese hohen Getreidepreise werden von den Grundherren ausgenutzt, in der Form, dass sie eben jetzt sich neu aktivieren im agrarwirtschaftlichen Bau, besonders in der Getreideerzeugung. Das ist sozusagen eine Phase, die neu eintritt und dann eben wieder auch wieder abflachen und so weiter, als eine Reduzierung erfolgt. Frage, ob man im deutschen Bereich auch solche Konjunkturabläufe erkennen kann, wie weit sie zu berücksichtigen sind. Sie haben selber schon gesagt, die Quellenlage ist für England natürlich eine ganz andere. Ich würde es nicht wagen, solche Verläufe einigermaßen exakt zu skizzieren. Das ist ein Problem. Das ist Leute, die neue Formen der Agrarorganisation und der Nutzung des Bodens in der Zeit, also im 12. und 13. Jahrhundert entwickeln mit Erfolg gegen den sonst fast auch ein Trend. Das ist auch klar, also auf Details der Entwicklung würde ich mich nicht einlassen. Zu der ersten Frage, ich nehme an, dass es wenigstens zeitweise, also bis zur Mitte des, also es unter Umständen Phasen gegeben hat, die man vielleicht einmal rauskriegt, aber über die schriftliche Überlieferung müsste ich nicht ganz schaffen. Kolbenanalyse, wenn man vielleicht bei exakter Chronologie so Vierteljahrhundertschnitte machen können von der Archäologie. Zu der Frage dieser Umdrehung, innovative Bereich der Bauernwirtschaften und retardierender bzw. schlecht bewirtschafteter, die der Bereich der Eigenwirtschaft. Ich weiß nicht, wie man das für die Bauernwirtschaften kann also stringent nachweisen soll, dass sie innovativer waren. Ich sehe von den Quellen, die zur Verfügung stehen, keine Möglichkeit, ich halte es für eine reine These. Und ich sehe dort, wo man bei genauem Zusehen Innovationsvorgänge fassen kann, die Initiative bei der Herrschaft, aber mitspielen bei den Bauern. Also bei diesem einen Beispiel Weinbau, nicht, wo es nun durch glückliche Überlieferung, detaillierte Überlieferung, exakt sagen kann und noch heute im Gelände die 8 Römerlagen beschreiben kann und das Recht kennt, also die Vergabeform dafür, und die Namen genannt hat. 870, dann wieder in Urbar, die gleichen Leute. Da kann ich eine exakte Aussage machen. Ich halte die These nicht nur von Fossil, sondern auch von anderen. Ich halte sie einfach auch mit dieser wahnsinnig niedrigen Yield-Ratio von 1 zu 2. Ich halte es für ausgeschlossen. Ja? Die Leute hätten irgendwann mal, wenn das so der Durchschnitt gewesen wäre, oder auch nur 1 zu 2, 2,5, 3, hätten die gesagt, das machen wir nicht mehr weiter. Ja? Das hat ja gar keinen Sinn, das zu machen. Also das sind so diese Zahlenstufen wie Gespenster, werden immer wieder von irgendjemandem aufgenommen und neu produziert. Es muss, wenn man mal guckt, was passiert, was geleistet, was an Krieg geführt wurde, was gebaut wurde, was an Wachstum in Siedlungen, in 9. Jahrhundert feststellbar ist. Wenn man das alles mit berücksichtigt und überlegt, wie viel an Energie gebunden in Getreide die Menschen damals brauchten für die Siedlungserweiterung und das Bevölkerungswachstum, dann komme ich nicht drum herum, da muss ich von mindestens einem Durchschnittsertrag von 1 zu 3 ausgehen. Wahrscheinlich war er bei 1 zu 4 in der wahren Jahre, dass es Missernteideale gegeben hat, periodisch. Also ich halte davon nichts und ich komme selber aus der Landwirtschaft, also ich habe auch als Kind noch körperlich schwer gearbeitet, ich habe einen besonderen persönlichen Zugang noch zu solchen traditionellen Formen. Das ist auch wieder so ein Bereich, bei dem ich mir sage, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist absurd. Vielen Dank. Auch ein Zugang zur Einbeziehung der Anthropologie in die Geschichte, die eigene Erfahrung. Herr Schreier, würden Sie bitte ein Treffgericht irgendwie sich das hier bei Ihnen kann ich nur das sauber. Es ist besser, wenn Sie mit. Bis noch hin. Ja. Ja, das ist die Grund eigentlich. Das, was man bislang als Unterschaft charakterisiert hat, als Sozialsystem beschrieben haben, in dem es interne und externe systemimmanente und umweltbedingte endogene und exogene Ursachen der Veränderung gibt, das fand ich alles in allem sehr, sehr eindrucksvoll. Nur das, was Sie als Antwort auf die Frage von Frau Vollrath gesagt haben, das hat mich nicht überzeugt. Also da finde ich, das ist also ein letzter Rettungsversuch, aber kein Argument. Aber das ist noch nicht bei. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Folgendes. Im ersten Punkt haben Sie sehr anschaulich beschrieben, welche Innovationen von den Grundherren ausgingen. Intensivierung der wirtschaftlichen Nutzung, Verbesserung der Leihebedingungen, Veränderung des Sozialstatus, der Abhängigen im Sinne eines Zuwachses an mehr Freiheit. Das ist eine Seite der Entwicklung, aber ich finde, man muss im Grunde eigentlich dann auch immer noch die Entwicklung im Auge behalten, die im Grunde eigentlich diese Tendenz durchkreuzt haben. Man müsste dann einen modischen Begriff von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sprechen. Sie haben das im Grunde eigentlich selber angedeutet. Zusammenhang mit dem, was Sie zu den Bannreichen gesagt haben. Gibt es ein Kloster, errichtet eine Mühle und zwingt alle Abhängigen dazu, in dieser Mühle ihre Getreide mahlen zu lassen. Es gibt also im klösterlichen Bereich gibt es sehr schöne Beispiele. Ich kann jetzt nur nicht die einzelnen Klöster benennen, aber das ist also urkundlich verbrieft. Es gibt Situationen, in denen Klöster Mühlen errichtet haben und dann ihren Abhängigen verboten haben, weiterhin noch Handmühlen zu verwenden. Und dass eben auch diese Mönche Visitationen in den Höfen durchgeführt haben und darauf geachtet haben, dass sie in ihrem Einflussbereich, in ihrem Herrschaftsbereich, auch alle Handmühlen vernichtet, zerstört werden, um damit auszuschalten, dass jemand sich nicht dem Bannrecht des Klosters unterwirft. Also hier hat man im Grunde ein schönes Beispiel, die Technisierung als Möglichkeit, als Mittel der Herrschaftsbildung. Und sicher kann man dann noch fragen, was ist eigentlich der Rechtsgrund dieses sogenannten Bannrechtes? Und da würde ich weiß darauf keine Antwort, ich weiß nicht, ob Sie eine wissen, aber zumindest kann man mit der Hypothese arbeiten, dass das, was später als Bannrecht bezeichnet wird, im Ursprung die Durchsetzung eines Machtanspruches war, der dann im Laufe der Zeit rechtlich formalisiert wurde. Aber das nur als dies. Ich habe keinen Beweis dafür, aber ich finde, man muss sich über solche Dinge Gedanken machen. Das andere ist eine Form der Herrschaft. Ist nicht allein nur die Durchsetzung von Bannrechten, sondern auch das hat ja Winkler immer im oberschwäbischen Bereich nachgewiesen, die Intensivierung der Leihherrschaft. das sind die Grundeigentlich-Entwicklungstendenzen, die ja, es in einer allgemeinen Liberalisierung im Grundeigentlich wieder dann etwas relativieren. Ich wollte im Grunde nur darauf hinweisen, dass es auch so etwas gegeben hat, ohne damit die Richtigkeit oder die sachliche Angemessenheit dessen, was Sie gesagt haben, in irgendeiner Weise anzweifeln zu wollen. Und dann noch ein zweiter Punkt, was Sie zum tertiären Bereich gesagt haben. Sie haben sich kritisch gegen den Idealtypus der Vindicatio gewandt. Ich würde meinen, dass das, was Sie zum tertiären Bereich gesagt haben, auch einem Idealtypus gleichkommt. Möglicherweise gibt es sowas im Umfeld der rheinischen Bischofsstätten, aber im schwäbischen Bereich ist mir keine Grundherrschaft bekannt, der aber auch nur ein Anteil dessen realisiert war, was sie im Grunde eigentlich als besonderes Charakteristikum dieser Grundherrschaften herausgestellt haben. Sicher gibt es hier Salen, das also Salinenanteil im Reich Kall und Kallein hat, es gibt Königsbonn, das im Grenztal Erze abbaut, aber dann wird es schon auf mit der gewerblichen Produktion. Und Kaufleute sind dann eh keine Festzustellung. Das machen dann die Zisterzienser mit ihren Stadthöfen schon einmal selber. Wie gesagt, ich würde kurz eigentlich nur auf den idealtypischen Charakter dessen hinweisen wollen, was sie in den tertiären Bereich charakterisiert haben und im Grunde eigentlich auch auf den regionalen Geltungsbereich. Ja, das war's. Ja, vielen Dank. Ich kann verschiedene Dinge nur bestätigen. Was die Bahnrechte betrifft, habe ich selber auch keine, also jetzt plausible Erklärung aus der Hand, wie solche Rechte entstanden sind. Ich habe gesagt, ich denke, dass es sowas wie gewachsene Rechte gibt, die einfach zunächst mal ihre Basis darin haben, dass der Grundherr der Einzige ist, der eine große Investition wie den Bügel überhaupt schaffen kann, also von den Möglichkeiten. Und dass später andere in dieselbe Lage kommen und er diese Konkurrenz ausschaltet, mit Hinweis auf die bisherige übliche Gewohnheit, oder eben, wie dieses Beispiel mit den Handmühlen war, dann versucht, durch Druck das als permanentes Recht durchzusetzen. Da gibt es auch Fälle in England, die beim englischen Bauernaufstand eine große Rolle spielen. Eine der Klosterstädte werden die kassierten Handmühlen wieder rausgeholt, dann in Stücke zerbrochen und wie Reliquien zu Hause, also bei den Auseinandersetzungen, genutzt, nicht als Zeichen des Widerstands, das ist ganz interessante Sache. Aber man müsste das Ganze neu untersuchen von der Genese her, wie weit solche Dinge gewachsen, entstanden, usurpiert, wie weit sie von ihnen geworden sind. Das ist die Durchsetzung neuer leibherrlicher Rechte gegeben hat in Südwestdeutschland und in anderen Regionen am Niederrhein nicht. Könnte man damit erklären, dass die Auseinandersetzungen zwischen Grundherren und Abhängigen im Nordwesten schon vom 10. bis zum 13. Jahrhundert geführt wurden und dann zum Ausgleich führten, der eine gewisse ruhige Entwicklung im Spätmittelalter erleichterte, während dieser Konflikt, diese Form der Konfliktaustragung eben im Südwesten erst später im Vorfeld des Bauernkriegs und im Bauernkrieg selber kommen, dann auch unter anderen Bedingungen der Nutzung von schriftlich festgelegten Rechten, die von Juristen wieder ins Spiel gebracht werden, aber aus dem Gedächtnis der Betroffenen, also von der Leistungsebene her, nicht mehr erinnert werden und nicht mehr erinnert werden, also absichtlich nicht mehr erinnert werden. Also da kommt dann die mündliche Überlieferung des Rechtszustandes und die plötzlich wieder hervorgezogene schriftliche Fixierung bestimmter Rechte, die dann wieder eingefallen werden. Das ist außerordentlich konfliktrechtlich für den vielen Fällen auch dazu dass man das aber, man versucht jetzt zunächst irgendwie mit juristischen Mitteln durchzusetzen. Ich gebe gerne zu, dass es bei den, im tertiären Bereich, bei diesen besonderen Leistungen im Handel, auch im sekundären Bereich bei den Wärmeproduktionen, starke regionale Unterschiede gibt. Ich glaube aber, dass die Quellen da noch mehr hergeben, dass also mehr zu fassen ist aus der urbanen Überlieferung über ganz bestimmte Indizien, man muss die gezielt suchen. Und worauf es mir bei dem Transportsystem ankam, mit dem die Grunderschaften, also über ihre Transportbedürfnisse, damit leisten sie doch eine Arbeit, die unspektakulär ist, aber ganz wichtig ist. Eine Straße bleibt nur befahrbar, wenn sie befahren wird. Man muss gar nicht so viel investieren und reparieren und dran machen, nur dadurch, dass man sie benutzt, ja, bleibt sie eine Straße im Verkehrsmittel. In dem Moment, wo ein Weg 10 Jahre nicht mehr genutzt wird, ist er weg. Also die bloße Nutzung als solches ist schon eine ganz besondere Leistung, die dann von anderen mitgenutzt werden kann. Darauf kam es mir ein bisschen an, darauf hinzuweisen, dass eben von der allgemeinen Verkehrswirtschaft her, ich immer mit falschen Augen gesehen, in frühmittelalterlichen und frühhochmittelalterlichen Phase her eine viel dichtere Nutzung von solchen Einrichtungen anzunehmen ist, die zum Schluss dem freien, tertiären Sektor zugute kommt. Das scheint mir wichtig und da haben ja eben auch kleinere Grundherrschaften ihren wesentlichen Anteil. Dass wir die Fahrzeuge auf diesen Straßen über auf den Flusswegen sich bewegen. Auch das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung für die Leitung. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht noch ein paar Minuten. Direkt dazu. Das war die Ergänzung eben, dass es diese Form der Verkehrsverbindung nicht nur sozusagen im Idealfall von Flug gibt, sondern im gesamten deutschen Bereich. Beispiel Portwein. Enorme Verkehrsbeziehungen, zum Beispiel vom Kloster bis nach Adelwick, bis nach ganz Norddeutschland hin. Im Südwestdeutschen Raum, um das Beispiel zu nehmen, Weißenburg, Verkehrsverbindung von Oberschwaben bis zum Klosterzentrum bei St. Gallen, von den Handelszentren mit Dorstadt und den Verkehrsbeziehungen. Oder der Reichenau, um ein weiteres Beispiel zu nehmen, Verkehrsverbindungen, die voll ausgeprägt sind. Hochmittelalter und bei der Gründung der neuen Marktzentren in Ladorfzell und Allensbach voll zum Tragen kommen. Also bezieht sich dieses idealtypische durchaus auf das gesamte deutsche Reich. Wahrscheinlich kommt es. Ja, es hat sich eigentlich schon vieles erledigt jetzt in der Diskussion. Es bleibt mir nur darauf hinzuweisen, dass man natürlich, wenn man das 11. Jahrhundert als Zäsur setzt für das Ende grundherrschaftlicher Wirkung als Globalsystem, muss man natürlich auch regional differenzieren. Nicht? Wir haben also über das englische Beispiel gesprochen, wir haben also nicht berücksichtigt, dass sich diese Strukturen in Ostdeutschland hier erst in dieser Zeit das Gegner herauszubilden und dass sich auch Städte in diesem Gebiet erst seitdem zu Beginn des 13. Jahrhunderts entwickelt haben, sodass man also noch das so, dass ich es schwierig finden würde, jetzt hier solche Diskussionen zu setzen. Und also entweder bezieht das auf einen ganz engen Raum, wenn man schon darüber diskutieren will, oder man muss dann diese Entwicklung, die